Aber seine Prüfung war noch nicht zu Ende. Im Moment, als er vorüberschlüpfen wollte, packte Fettes seinen Arm und flüsternd und doch peinlich verständlich sprach er folgende Worte. »Hast du es wieder gesehen?« Der große, reiche Londoner Doktor stieß einen scharfen, erstickten Schrei aus, schleuderte den Frager quer über den offenen Platz und floh mit hocherhobenen Händen wie ein ertappter Dieb zur offenen Tür hinaus. Ehe noch einer von uns eine Bewegung machen konnte, ratterte die Kutsche bereits dem Bahnhof zu. Wie ein Traum war das Schauspiel vorübergezogen, aber der Traum hatte Beweise und Spuren seines Vorüberziehens hinterlassen. Am nächsten Tage fand der Hausknecht die schöne goldene Brille zerbrochen auf der Türschwelle. Und am gleichen Abend noch standen wir alle atemlos an dem Gasthausfenster. Neben uns Fettes, nüchtern, bleich und mit entschiedenem Ausdruck. »Gott schütze uns, Mr. Fettes«, sagte der Wirt, der zuerst wieder seine Fassung gewann. »Was in aller Welt hat das zu bedeuten? Das sind seltsame Dinge, die Sie da gesprochen haben.« Fettes wandte sich uns wieder zu, blickte jedem von uns der Reihe nach ins Gesicht und sagte, »Seht zu, dass ihr den Mund haltet. Dieses Mannes McFarlanes Weg kreuzt man nicht ohne Gefahr. Alle, die es einmal gewagt, haben es zu spät bereut.« Und dann, ohne auch nur sein drittes Glas zu leeren, geschweige denn auf die beiden anderen zu warten, bot er uns gute Nacht und schritt hinaus unter der Laterne des Wirtshauses in die dunkle Nacht. Wir drei kehrten auf unsere Plätze in der Wirtsstube vor dem großen roten Feuer und zu den vier hellen Kerzen zurück. Und als wir da noch einmal alles, was sich ereignet hatte, durchsprachen, verwandelte sich der erste Schauder der Überraschung in brennende Neugier. Noch lange saßen wir so. Es war die längste Sitzung, die ich in dem alten George erlebt habe. Bevor wir auseinandergingen, hatte jeder Einzelne seine bestimmte Theorie, die zu beweisen er sich anheischig machte. Und niemand von uns hatte etwas Dringenderes auf der Welt zu tun, als der Vergangenheit unseres verfemten Kameraden nachzuspüren und das Geheimnis aufzudecken, das ihn mit dem berühmten Londoner Doktor verband. Es ist kein großer Ruhm, aber ich glaube, ich verstand es besser als meine beiden Genossen im St. George, jemandem eine Geschichte herauszulocken. Vielleicht lebt heute kein zweiter Mensch auf dieser Welt, der euch die nachstehenden, widerwärtigen und widernatürlichen Ereignisse zu erzählen vermöchte.